Ja. Die könnte man eigentlich auch mal tippen. Das wäre es doch, ne? Da hätte man sogar Ahnung von. Genau, und ja, vielleicht sagst du erstmal allgemein, was du. Das haben wir zum Anlass genommen, genau. Für unser Tippspiel, OST heißt es, OST, das Online-Sport-Tipp-System. Dann müsste es ja OSTS heißen. Ja. Online-Sport-Tipp. Online-Sport-Tipp, genau. Hast du ja mal ins Leben gerufen mit deiner Football-Saison, aber Football gibt es ja nicht mehr. zumindest nicht in Berlin. Und da fällt mir ein, Bundesliga-Fußball gibt es ja bestimmt auch bald nicht mehr in Berlin. Ach so? Ah ja, er hat da. Siehst du, jetzt muss ich als Nicht-Fußballer genau. Deine ganzen Witze abnehmen. Siehst du, genau. Oh, da kommt eine dunkle Wolke. Müssen wir uns beeilen. Ja, ich glaub, wenn ihr den Podcast hört, ist eine Hertha-Wolke. Genau. Am 1. Mai, wenn dieser Podcast rauskommt, ein wichtiger Tag. Nicht nur für die Steinewerfer anscheinend, sondern auch für die Fußball-Bundesliga. Denn da könnte das Schicksal von Hertha besiegelt werden. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, das wisst ihr vielleicht. Und wir tippen aber jetzt, ne? Sag mal, du hattest doch eine Featureliste von dem Tippspiel. Richtig, oder die habe ich nicht. Also, ja, wir können es mal kurz zusammenfassen. Versuch hier noch die Internetverbindung herzustellen. Oh Mist, haben wir kein Internet, schade. Ja, Features vom Tippspiel. Also, ihr seid natürlich aufgerufen, ihr dürft mitmachen, ihr sollt mitmachen, wir würden uns riesig freuen. Sagt euren Freunden, Kumpels, Kollegen oder wen auch immer Bescheid. Und ihr tippt dann mit in dem Tippkreis von blog.juba.de. Das ist sozusagen eine eigene virtuelle Tabelle. Da machen dann alle Teilnehmer mit. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, wir wollen aber mit unseren Freunden auch noch eine eigene Tabelle haben, dann richten wir euch das auch ein. Das ist kein Problem. Und ja, das machen wir gerne für euch. Ja, und dann wird einfach getippt. Also ganz einfach die Regeln. Jedes Spiel wird einmal getippt. Jede Wette. Es gibt noch Zusatzwetten. Und ja, am Ende wird abgerechnet. Ich habe gemerkt, die Leute, die sich so ein bisschen auskennen mit Fußball, die interessiert immer, wie viele Punkte man da jetzt für was bekommt. Richtig. Also, und mit dem Gleichstand. Das muss ja, das System ist sehr flexibel, muss ich dazu sagen, weil ich habe es ja programmiert. Ja. Und also standardmäßig ist so eingestellt, dass für ein richtig getipptes Ergebnis 2 Punkte auf euer Punktekonto kommen. Für eine richtige Tendenz, das heißt Sieg, Niederlage oder Unentschieden, ergibt 1 Punkt und natürlich falsches Ergebnis gibt keinen Punkt. Und bei den Wetten ist es genauso, standardmäßig für eine richtig beantwortete Wette 2 Punkte. Es kann aber auch abweichen, also wenn ihr jetzt einen eigenen Tippkreis machen wollt, könnt ihr auch sagen, wir wollen halt 5 Punkte für ein richtiges Ergebnis. Das kann man dann schon gesondert einstellen? Genau, pro Tippkreis kann man das einstellen. Aber der Tipp, der gilt immer über alle Tippkreise. Richtig, ja. Also du tippst wirklich nur Sinn, einmal das Spiel und dieses Ergebnis wird dann für alle Tippkreise benutzt. Und sag mir mal kurz die Webadresse, wenn sie aufrufen, können genau. Wir weiterreden. Also ihr könnt ja, falls ihr jetzt am Rechner seid, könnt ihr auch mal gucken. Also blog.juba.de ist der Blog und das Tippspiel findet ihr unter www.juba.de/ost. So, da wurde warum eigentlich nicht unter ost.juba.de? Das könnte man sicherlich einrichten. Können wir nochmal machen. Okay. Kein Thema. Ja. Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage, ein paar Fragen zu dieser. Ja, das ist gut. Stell die Fragen. Zum einen, mit dem Unentschieden hast du es schon erklärt? Mit dem Unentschieden? Also ich weiß immer nicht, ob man Unentschieden tippen kann oder ob es... Ja, das ist so eine Sache. Also, wie wird denn das gehandhabt? Es ist ja so ein normales Ligaspiel. Da kann man natürlich Unentschieden tippen. Ne? Dann haben wir ja auch die Champions League. Wo es so ist, kann man ja im Hinspiel auch Unentschieden, Sieg oder Niederlage tippen. Und im Rückspiel kommt es dann halt immer drauf an. Also da gibt es aber auch entsprechende Erklärungen und Hilfen im Tippspiel. Hast du vielleicht schon gesehen, da steht dann oben neben dem Datum Reglement Pokalspiel oder Pokalrückspiel. Okay. Und ja, weil im Pokalmodus ist es ja so, wenn es Hin- und Rückspiel gibt, dass es nur in bestimmten Konstellationen einen Unentschieden geben kann. Und natürlich bei einzelnen Pokalspielen, wie es auch bei der WM dann ist, ist es so, dass das Gesamtergebnis zählt. Also ein Ergebnis nach nein, nicht unbedingt. Weil wenn es Entscheidungsspiele sind, muss ja ein Sieger gefunden werden und deshalb gibt es da dann keine Unentschieden. Okay, sind die Spiele irgendwie gekennzeichnet, dass man weiß, ja, wo man Unentschieden tippt? Die sind gekennzeichnet. Ah, okay, sehr gut. Da steht dann, wie gesagt, Reglement, Pokalspiel und da steht dann, dass es keine Unentschieden gibt. Und ist auch so, wenn es dann, ihr habt jetzt bestimmt wieder schöne Geräusche gehört, da ruft schon der Erste an, frag ihn mal, ob er beim Tippspiel mitmacht. Und ich kann euch ja in der Zeit noch erzählen, ja. Also es zählt das Gesamtergebnis dann. Also wenn es Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt, dann zählen alle Tore im Gesamtergebnis. Diese Variante hat sich als sehr bewährt herausgestellt aus den letzten Tippspielen und deshalb behalten wir diese Regelung auch bei. Ja. So, was sagt deine Mutti? Nee, das war Rudi gewesen. Ach, Rudi. Unter Umständen noch dabei gewesen. Okay. Der wird ja auch dabei sein, da gehe ich fest mal von aus. Zu dem Tippspiel hatte ich trotzdem noch eine Frage. Ja. Die Tipps der anderen, wann sieht man die? Also natürlich sieht man die erst, wenn der Annahmeschluss erreicht ist. Das klingt total gestellt, ne? Aber ich habe die... ja, finde ich aber gut, ja. Weil so lernt man ja dazu. So kann ich ja auch noch sehen, ob irgendwelche Unklarheiten sind oder Unstimmigkeiten. Natürlich sind die Tipps so lange nicht sichtbar, wie du selber noch tippen kannst. Okay. Und sobald aber diese Deadline sozusagen erreicht ist, hast du die Möglichkeit, auf der Einzelseite die Tendenzen der anderen zu sehen. Das heißt, du siehst, welche Ergebnisse wurden getippt, aber nicht von wem. Ne? Und mit welcher Häufigkeit. Interessant. Siehst du diese Balkengrafik. Okay. Ne? Okay. Und, aber dann kann das ist erst, wenn ich nicht mehr tippen kann. Richtig. Okay. Und wie lange vorm Spiel darf man nicht tippen? Also es ist ja automatisch zum offiziellen Spielbeginn. Okay, genau. Nicht irgendwie 10 Minuten vorher. Nein. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich irgendwie noch unterwegs bin, gerade weil es ja ein bisschen wärmer ist dann in den Tagen, kann ich immer noch kurz vorm Spiel ohne Probleme meinen Tipp abgeben. Richtig, genau. Ja. Bis zum exakten Anstoß immer. Im Nachhinein einen Tipp abgeben. Natürlich, René. Wird das gewertet als 0-0 oder wird das gar nicht Nein, nicht gewertet. Da hast du 0 Punkte. Ja. Genau, okay, das steht dann auch da. Also das war in meiner Version des Tippspiels, glaube ich, galt das immer noch 0-0. Ja, genau. Das haben wir ja zum Glück behoben. Wir haben ja daraus gelernt, und das ist auch, das sieht man, glaube ich, dem Tippspiel auch an. Ja, ich muss sagen, also es macht optisch eine Menge her. Ich bin gerade drauf, ne? Ich sehe ja willkommen. Wie sieht Wähle bitte ein Event aus. Ah, sehr gut. Hast dich schon eingeloggt, ne? Genau. Was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich noch ein Feature, und zwar die Mail-Funktion. Ja, das fand ich übrigens sehr, sehr gut. Also super. Und zwar an jedem Spieltag werdet ihr früh benachrichtigt per E-Mail. Ihr seht alle Spiele von heute und vom zugehörigen Spieltag und seht halt, ob ihr schon getippt habt oder nicht. Und Ja, das fand ich auch sehr gut, weil es auch eine gute Erinnerung daran ist, welche Spiele man noch nicht getippt hat. Richtig. Und was ich auch sehr gut fand, ich sehe in der Mail, was habe ich getippt und wie war das Spiel wirklich. Genau. Und ich habe immer die aktuelle Liste Tabelle. Genau, wie die von allen sind, Tippkreisen, in denen du bist, sozusagen. Ja. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir doch mal den... Das Pokalspiel sagt, das wollen wir tippen. Ja, das können wir zuerst tippen. Finale in Berlin. Und da habt ihr auch diese Woche einen Beitrag im Blog gehabt. Denn in Berlin habt ihr noch die Chance bis zum 15. Da findet das DFB-Pokalfinale in Berlin statt, im Olympiastadion. Den offiziellen DFB-Pokal euch hautnah anzugucken in einer Vitrine im Roten Rathaus. Genau, und da werdet ihr sehen, hat einen Sprung oben. Ja. Der wird wohl beim Feiern einmal runtergefallen sein. Genau. Es gab ja auch 2002 war es, glaube ich, wo Schalke 04 Europapokal... DFB-Pokalsieger geworden ist, jetzt wollte ich mal nicht zu hoch greifen, ist Rudi Assauer, dem ehemaligen Manager von Schalke 04, der Pokal runtergefallen. Dann war das die Sprungstelle bestimmt. Und genau. Aha. Der war damals schief und den mussten dann restaurieren und das hat Rudi Assauer selber bezahlt. Ich glaube, da sind goldene Elemente mit bei, ja. Also sieht sehr goldig aus, aber ich nehme mal an, der Sockel. Und der Sockel wurde vor ein paar Jahren mal erneuert, also erhöht. Ja, muss er. Und jetzt können bis 2020 die Das sieht Sieger man im Beitrag auf. Übrigens auch sehr gut, ne? Ja. Diese Ringe. Und es hat 65 angefangen, wenn ich das richtig gesehen habe. War das 65? Pro Ring scheint zwei Begegnungen. Genau, da war es dann der DFB-Pokal, davor hieß es noch anders. Ah, okay. Jetzt sag mal an, wo muss ich denn jetzt hier klicken? Also, jetzt du quasi hast dich jetzt eingewählt und jetzt gehst du bei den Events auf DFB-Pokal. Verfügbare Events. Du kannst ja auch auf die Startseite, da siehst du ja auch einen Kalender. Ich bin auf der Startseite. Gut, der Bildschirm ist jetzt hier nicht so breit. Ja. Hier dein Kalender, nächsten 4 Wochen. Da hast du es. Und also da musst du bei DFB-Pokal. Ja, genau. Heute, wir sind jetzt am Dienstag. Heute ist natürlich Bayern München gegen Lyon. Okay. So, da gucken wir mal. DFB-Pokalfinale, ist es schon drauf? Ja, 15. Das ist am 15. Genau, da kannst du ganz rechts dann auf Auswählen. Es spiegelt so, wa? Ja, ja. Aber ich krieg's hin. Warte, ich mach das mal eben. Achso, hast du einen Stift bei? Wieso? Dann kann ich ja meins hier auch schon aufschreiben. Ah, ich höre es ja dann im Podcast. Ja, genau. Also wir versprechen euch so, wie wir es jetzt sagen, so tippen wir auch. Da steht letzter Spieltag. Genau. Okay. Das heißt, letzte Chance für dich. So, und beim DFB-Pokalfinale haben wir 2 Wetten und ein Spiel, ne? Ich muss zum Tipp hinten klicken. Zum Tipp? Nee, wie zum Tipp? Na, ich kann die Zeile nicht anklicken, oder? Zum Tippschein meine ich. Ach so, ja, zum Tippschein musst du. Fängst du jetzt an zu regnen? Wäre noch ein Feature. Echt? Ich habe nur nicht gemerkt. Hier ist noch blau. So, da wollen wir mal gucken. Also. Also es spielt am 15. Mai um 20 Uhr Werder Bremen gegen Bayern München. Ne? Werder Bremen, der Titelverteidiger gegen Finale Bayern München. In Berlin. Oh, hier ist ja sogar, wo das stattfindet. Ah, das hast du noch hingeschrieben. So, und da tippen wir jetzt einfach. Also ich sag mal... Ja, ich kann nur tippen. Also warte, ich muss erstmal. Genau. Die Begegnung, wo ist die? Bremen gegen Bayern. Ich habe hier 15. Mai erstmal die... Achso, dann fangen wir mit den Zusatzwetten an, okay, ja. Wenn der oben ist. Also, lass mich zuerst, weil ich habe die kleinere Ahnung vom Fußball. Eine Zusatzwette? Nicht, dass ich mich an dir orientiere. Wer schießt das erste Tor im Pokalfinale? Also ohne Verlängerung und Elfmeterschießen ist damit gemeint. Gut, warte, da guck ich mal. Ich würde sagen... Das ist ja wirklich, da braucht man kein Fußballfachwissen, das ist halt Glück halt, ne? Denke ich. Wer spielt denn überhaupt da? Werder Bremen gegen Bayern München. Wer schießt das erste Tor im Pokalfinale? Das schießt Werder Bremen. Echt? Ich sag Bayern München. Okay, dann haben wir als nächstes. In welcher Halbzeit fallen mehr Tore? Das ist so, dass in meist in der zweiten Halbzeit mehr Tore fallen, weil ja, statistisch gut bewährt. Die Strategie des gegnerischen Teams durchschaut hat. Okay. Würde ich sagen. Was sagst du? Okay, sage ich auch zweite Halbzeit. Du kannst auch sagen, in beiden fallen gleich viele. Nö. Oder es fallen gar keine, kannst du auch sagen. Ja, die Möglichkeit hat man auch, sehe ich. Genau. So, und dann haben wir Werder gegen FC Bayern. Oh, genau, Marco, das reine Spiel. Einer unserer Zuhörer. Werder-Fan. Der wird ja dann mitfiebern. Ja. Tippt er eigentlich fleißig? Ja. Ja? Ja. Und, wie ist er so? Hat er... Er hat gute Treffer. Ja. Er ist natürlich später eingestiegen, daher ist er nicht ganz oben. Aber das ist ja im Moment noch Beta-Phase. So, und jetzt kommt das Pokalspiel. So ein Pokalspiel. Bremen gegen Bayern. Bremen gegen Bayern. Ich sage... Also Bremen ist Titelverteidiger, Bayern München, hoffentlich deutscher Meister und vielleicht auch Champions-League-Sieger. Vielleicht irre ich mich. Ich sage, die spielen 3-2. Für Bremen? 1, ja. Für Bremen? Ja. Da halte ich dagegen, ich sage 2-0 für Bayern. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, was passiert, wenn wir richtige Tipp haben? Da können sich derjenige freuen. Okay. Ihr, wenn ihr natürlich in unserem nachher in dem Tippspiel mitmacht, da gibt es natürlich auch einen Preis. Ne? Darum, ja. Das klären wir dann aber noch später ab. Das wird noch nicht bekannt geben. Auf jeden Fall geht ihr nicht leer aus, wenn ihr gut abschneidet. Ja. So, ja, ist ja nicht schlecht. Wie lange kann man jetzt hier noch die Beta-Phase mitmachen? Wann geht die Fußball-WM los? Am 11. Juni geht die WM los. Das heißt, da ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt haben wir den ganzen ungefähr. Mai noch. Was läuft im Mai noch? Im Mai ist eigentlich da nicht mehr viel. Also es ist jetzt noch das Bundesliga-Finale, das Pokalfinale im DFB-Pokal und das Champions-League-Finale an einem Samstag diesmal, am 22. Ist jetzt also nicht die Möglichkeit irgendwie... Also man kann jetzt nicht mehr viel tippen, ne? Aber natürlich, wenn ihr angemeldet seid, wir... Ja, aber es wäre schön, wenn man vielleicht ein bisschen damit rumspielen kann. Schon. Genau, wir gibt ordnen euch garantiert. Sport, irgendeine andere Sportart, die vielleicht läuft, wo man sagen kann, so zum Müsste Probieren? Ich jetzt nicht, also können wir ja mal drüber nachdenken. Ja. Auf jeden Fall, also fänd ich schon schön. Wir stellen euch dann in die Tippkreise, wo ihr euch das auch schon mal angucken könnt. Ne? Und dann im Juni geht es richtig los, da bin ich mal gespannt. Ja. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch im Blog schon einen Beitrag sehen, wo nochmal so ein paar Screenshots sind. Genau. Für die sich jetzt unsicher sind. Da könnt ihr euch mal vertraut machen. Genau, guckt euch das mal an. Also ich finde, es ist eine schöne Sache und es schweißt ja auch wieder, die Fußball-WM wird wieder richtig zusammenschweißen, denke ich mal. Ein großes Ereignis eigentlich. Und ihr könnt dann sagen, ihr wart dabei gewesen. Richtig. Ja. Wie sieht es aus mit der Bundesliga? 1. Mai, vorletzter Spieltag, wollen wir den noch tippen oder... Den können wir tippen. Ja. Das schreibe ich jetzt aber hier nicht mit. Ich mache das. Nö, das kannst du ja ansagen. Genau. Ich habe ja die Partien hier. Du musst mir die... Genau. Also 1. Mai ist der vorletzte Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison. Da könnte eine Entscheidung fallen. Die Meisterschaft könnte vorentschieden werden oder sogar entschieden werden. Und die Abstiegskandidaten könnten feststehen. Und da ist natürlich Abstiegskandidat Nummer 1 Hertha BSC. Und ich denke mal, wenn man es realistisch sieht, die Schaff haben... Die das. Ja, du hast deinen Humor nicht verloren, das finde ich gut. Also, ich auch keinen Bezug. Man muss einfach mal sagen, als Sport. Fußballfan, es ist hoffentlich endlich vorbei mit den ständigen Ausreden nach Niederlagen und die Schiris waren schuld und wer die ganze Saison im Prinzip da unten verbracht hat, der gehört nicht in die erste Liga. So einfach ist es. Es ist zwar schade für Berlin, aber wer könnte denn halt dafür in die erste Bundesliga aufsteigen? Also fest steht ja schon der erste FC Kaiserslautern. Okay. Der ja auch ein Traditionsverein in der Bundesliga ist. Und St. Pauli und Augsburg haben noch sehr gute Chancen. Also St. Pauli ist natürlich toll. Das wird nochmal richtig Leute in die Bundesliga treiben, glaube ich. Ja. Und für Berlin natürlich, wenn Hertha absteigt, ist natürlich nächstes Jahr auch spannend, weil in der Region Berlin-Brandenburg, Cottbus, Union und Hertha in einer Liga, das ist doch schon mal... Ja. Und vielleicht auch Rostock, wenn sie es schaffen. Nicht schlecht. Ja, wollen wir schnell noch tippen? Erzähl mal. Okay. So, fangen wir an. 1. Mai. Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Habe ich doch schon getippt, glaube ich. Hast du schon getippt? Ja, ich kann jetzt leider nicht nachgucken. Dann sag ich einfach an, wie ich tippe. Ja. Damit ihr mal das Gefühl dafür kriegt. Also, Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Genau. Also Wolfsburg ist eh alles vorbei. Die haben sehr schlecht gespielt gegen Freiburg. Jetzt verlieren wir die ganzen Frauen. Genau. Bleibt dran. Geht gleich weiter. Dortmund gegen Wolfsburg, sage ich mal, 3-1. Leverkusen gegen Hertha. Oh. Da würde ich sagen, Hertha gewinnt. Echt? Ja, zum Schluss reißen die nochmal ein. Ja, die müssen gewinnen, weil sonst ist definitiv vorbei. Leverkusen sagt, wir haben Mitleid mit den Herthanern. Nee, Leverkusen will ja in die Champions League Quali und deshalb gewinnt Leverkusen mit 2-0. Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Oh, für Frankfurt geht es vielleicht noch um was, aber wohl auch eher nicht so richtig. Hoffenheim ist gerettet, die haben nichts mehr zu verlieren. Naja, ich sag mal 2-2, ist okay. Schalke gegen Bremen. Oh, jetzt bin ich mal Werder-Fan. Ach, Werder hat so in der Tasche schon. Nein, nein, nein, die kämpfen natürlich auch noch da oben. Aber Schalke, die haben mir zuletzt nicht gefallen, die haben nicht so schön gespielt, fand ich. Bremen gewinnt es mit 2-1. Bayern gegen Bochum, ja, das ist eine klare Sache, 4-0. Hannover gegen Gladbach. Für Hannover geht es noch um was, ich sag mal 1-0. Köln gegen Freiburg, 1-1. 1-1. Stuttgart gegen Mainz, wie hast du da getippt? Weiß ich nicht mehr. Stuttgart ist richtig gut in letzter Zeit. Das gewinnen die zu Hause, das gewinnen die 3-1. Da fällt mir gerade nur ein, du kannst dich weitermachen, bevor ich es vergesse. Ja? Können wir nicht so einen Zufallsbot noch mit reinnehmen? Ich habe auch schon überlegt, ein User, der dann zufällig also eine künstliche Intelligenz, in ganz tollen Anführungsstrichen, ja, weil das Ding würde dann eher zufällige Ergebnisse tippen und mal gucken, ob Fußball mit der Zufall. Das ist eine gute Idee. Wir hatten das mal erwürfelt damals, wenn ja, ich recht entsinne. Genau. Vielleicht kann man das auch so machen, das ist glaube ich am unkompliziertesten. Das Ergebnis einfach. Stimmt, wir hatten die WM komplett mit einem. Da, was hältst du davon, wenn wir das pro Podcast immer machen? Wir erwürfeln im Podcast. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie es vom Zeitplan her ist. Genau. Also wir werden gucken, dass wir jemanden mit reinkriegen, so ein Zufalls. Ja, also das ist, denke ich mal, wir können mal einen Spielplan ausdrucken und dann mal. Würfeln wir die Ergebnisse vor. Ja, das machen wir. Ja. Und ein Spiel haben wir noch: Hamburg gegen Nürnberg. Hamburg, Trainer entlassen, schlecht gespielt gegen Hoffenheim. Ey, Hoffenheim habe ich auch getippt, weil ich weiß, dass sie schlecht sind und ich dachte, die würden bestimmt mal irgendwann. Ja, ich glaube, du warst der Einzige, der es richtig hatte. Ich ja, glaube, bei einem Spiel habe ich sogar das originale Spielergebnis getippt. Ja, du hast einige richtige Treffer. Hamburg gegen Nürnberg, naja, gut, Nürnberg muss noch kämpfen, aber Hamburg, ja, jetzt gewinnen sie mal 2-1 zu Hause, mal wieder. Genau, und dann gibt es ja noch ein Wette, welches Team schießt das erste Tor am 33. Spieltag? Das ist natürlich eine Chance von 1-18, aber ich sag mir. Aber schöne Zusatzwette. Hannover. Schöne Zusatzwette. Hannover macht das. Ah, die Scorpions haben. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Hannover, genau. Die Hannover Scorpions, wobei mir meine Kollegen gesagt haben, die aus Hannover kommen, die spielen ja gar nicht wirklich in Hannover. Das wäre so, als wenn Potsdam deutscher Meister wäre. Ach so? Ja. Okay. So ist es wohl ungefähr. Ich kann Potsdam nicht für Berlin deutscher Meister werden. Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Okay. Also als wenn Potsdam mit einem Berliner Namen auftreten würde. Ja, okay. Sozusagen. Ja. So, zum Fußball wird nur noch eine Anekdote, ja, aus der Fernsehzeit. Hatte ich bestimmt schon mal erzählt. Ah ja, die Fußballergebnistafel. Eine Ergebnistafel beim Fußball gemacht und während der Sendung, während der Nachrichtensendung wunderte ich mich, dass die Sprecherin völlig andere Sachen vorlas, als ich auf der Tafel stehen hatte. Ja. Er stand da. Kaiserslautern gegen Kaiserslautern 3-4. Ja. Hertha gegen Hertha 2-1. Na toll. Die komplette Tafel. Hatte ich vergessen, die zweite Spalte der Tafel noch. Wieder geschlampt und nicht gegengelesen. Aber wie sagt man beim Fernsehen so schön? Das versendet sich weg. Versendet sich. Ja. Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort. Haben wir jetzt noch unbedingt was vergessen? Nö. Musst du noch jemanden grüßen? Nö. Achso, ich sollte noch mal sagen, von einem unserer Zuhörer, ja? Der den Computerspiel-Podcast gehört hat. Er war sehr erstaunt darüber, dass wir uns dieser Thematik gewidmet haben und fand es interessant. Ja. Also er scheint viel wiedererkannt zu haben. Ja, das ist doch schön. Das freut uns, wenn wir da Feedback haben. Hätte er auch einen Blog schreiben können. Ja, vielleicht kann man ihm mal dazu nehmen. Kontaktmöglichkeiten, erzähl's doch mal. Ja, Stefan, komm, du weißt, dass ich das nicht brauche. Okay, also machen wir schnell, weil wir sind am Ende der Sendung. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr irgendwas mitzuteilen habt, wenn ihr euer Feedback abgeben wollt an blog@juba.de. Nutzt das Kontaktformular im Blog oder die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Oder ruft uns an auf unserer Mailbox unter Berlin 030 202 36803. Ja, und ich grüße jetzt noch, wen grüße ich denn? Ja, beim Tippspiel hast du gesehen, macht jemand mit. Ich grüße einfach mal Manu jetzt hier so. Ah, okay. Dann grüße ich der oder die auch. Ne? Manu? Die Manu. Genau. Die Manu grüße ich dann auch. Genau. Ja, und dann ist damit, wünschen wir euch offiziell der Podcast-Leserin des Tages. Richtig, genau. Einfach so. Ja. dann wünschen wir euch eine schöne Zeit, zwei schöne Wochen. Und beim nächsten Mal ist die 100. Folge. Wir gucken mal, wo wir die machen. Wir haben da schon was angedacht und vielleicht, wenn das klappt, vielleicht kündigen wir es vorher an, den Aufzeichnungstermin. Und da könnt ihr ja mit feiern kommen. Wir geben auch eine Flasche. Oh, ich weiß nicht, ob der Besitzer der Örtlichkeit das toll findet, wenn wir da zu viel kommen. Ja, nehmen wir schon. In einem Plumpsklo passen viele Leute rein. Ist ja nicht so schlimm. Gut. Ja, also, vielleicht klappt es ja. Schaut einfach mal im Blog. Blog.über.de ist die Adresse. Ja, 100. Folge. Ich kann es gar nicht fassen. So alt sind wir schon. 100 Wochen. Nee, 200 Wochen sind es. 200 Wochen Podcast. Wahnsinn. Ja. Aber ich muss sagen, also wenn ich an die erste Folge denke, da sahst du viel jünger aus. Ja, du war auch, Mann. Das ist ja auch schon 3 oder 4 Jahre her. Ich werde nicht älter. Ich bleibe so jung, wie ich bin. Na? Ja, da höre ich mir gerade jetzt mal die erste Podcast-Folge nochmal an. Mit unseren Telefonstreichen, glaube ich, waren die noch, ne? Genau. Wie spät ist denn das? Okay. Jetzt wollen wir deine Mama geben. Zuhören. Genau. Und freut euch auch nächste Woche wieder auf Leos Witz. Und bis in 2 Wochen. Macht's tschüss. Gut. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog.juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.